WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt ungewöhnliche Paare. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die in einer ungewöhnlichen Partnerschaft leben. Also zum Beispiel extreme Altersunterschiede. Behindert, nicht behindert, Heteromann, Drag Queen oder Herr und Sklave oder hässlich, was man so hässlich nennt und schön, was man so schön nennt. Oder es gibt sicher ganz viele Gegensatzpaare, die man gar nicht so weiter jetzt benennen kann. Und was mich sehr interessieren würde, gibt es unter euch Leute, die vielleicht in einer ganz unkonventionellen Beziehung leben, nämlich zu dritt? Gibt es vielleicht eine Dreierbeziehung bei euch? Also ungewöhnliche Paare, das ist das Thema. 0800 220 50 50. Ich bin sehr gespannt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist Peggy. Peggy ist 49. Guten Morgen, Peggy. Ach, das ist aber nett, dass du mir noch einen Monat schenkst. Ja. Wie, Monat? Bist du schon 50? Ich werde am 19. 50. Am 19.? Ganz schlimm, am 19. April, genau. Ach, Peggy, das ist so lange hin noch. Ja, stimmt. Du bist 49 und wirst es ganz lange noch bleiben. 49, bitte. Ja. Du könntest doch einfach entscheiden, dass du die nächsten Jahre einfach 49 bleibst, Ende der Debatte. Du wirst lachen, ich habe schon zweimal in meinem Leben ein falsches Ja gesagt. Ja. Und war dann dementsprechend 2 Jahre lang 38 und... Aber dann wird es irgendwann sehr bitter, ne? Dann ist man nämlich plötzlich 2 Jahre älter als vorher gedacht. Das ist der Haken an der Sache, ja. So, wir reden über ungewöhnliche Paare. Genau. Lebst du in einer ungewöhnlichen Paarkonstellation? Jetzt für mich nicht mehr. Also pass auf, ich war mit einem Mann zusammen. Ja. Auch verheiratet. Der ist Baujahr 38 gewesen und ich bin, wie du dir denken kannst, Baujahr 66. Ja, ich habe es ganz schnell gerechnet. Ja. Genau. Nee, und er hat 3 erwachsene Söhne, also das heißt noch ältere Söhne, als ich es bin. Mhm. Und wir haben damals noch 2 Kinder bekommen. Mhm. Also er hat quasi mit fast 70 seine erste Tochter bekommen. Mhm. Und er ist mir aber genau vor 10 Jahren am 1. März an Lungenkrebs gestorben. Da war er wie alt? Ach, jetzt fragst du mich was. Er war ja 38, also 68 quasi. Stimmt? Ja. Nee, es kann nicht sein, wenn er mit 70 sein Kind bekommen hat, dann kommt das nicht so hin. Mit 70? Dann habe ich mich jetzt verquatscht. Auf alle Fälle, er ist Baujahr 38. Ja. Und ist 2006 gestorben. Und das Kind, also der Junge war 4 Jahre und das Mädchen war 3 Jahre. Mhm. Das war dann, also die sind jetzt 15 und 13. Das war dann eine wirklich eine sehr ungewöhnliche Konstellation, in der du da gelebt hast. Mit deinem. Richtig, zumal es nicht so war, dass er jetzt derjenige war, der das Riesengeld hatte. Ich hatte eine eigene Firma, habe ihn sogar noch geringfügig bei mir beschäftigt, damit er wieder krankenversichert ist. Und als er dann auf eine ganz böse Art und Weise an einem Blutsturz gestorben ist, an einem Mittag, an dem ich eigentlich die Kinder aus einer Kindertagesstätte holen sollte, wo sie das erste Mal, also den allerersten Tag waren, ist er dann gestorben. Mhm. Und ich musste die Kinder quasi bis abends 6:30 in dieser fremden Kita lassen, weil wildfremden Menschen, die noch dazu sauer waren, wie sowas passieren kann. Und ja, war ganz lustig. Ja. Und weil das immer noch nicht gereicht hat, musst du dir vorstellen, hast ihn auch noch gepflegt und er hat immer so schön die Briefchen versteckt. Ich weiß nicht, ob er mich nicht belasten wollte. Auf alle Fälle musst du dir vorstellen, irgendwann hast du dann einen Zettel im Briefkasten, gegen sie liegt ein Haftbefehl vor und Gerichtsvollzieher sowieso. Und also ich bin von einem. Das verstehe ich ja nicht. Nach dem Tod gab es Zettel im Briefkasten vom Gerichtsvollzieher. Richtig. Wieso? Nicht nur einmal. Ich hatte dann Steuerfahndung war mir auf dem Weg, auf dem Hals. Und weil er ganz viele Dinge eben, wo ich mich drauf verlassen habe, er tut die. Ach so. Weißt du, und zwar aber eben meine Firma, die lief auf meinen Namen. Ja. Und also, Dummheit schützt vor Strafe nicht, es ist so. Ungefähr 30 Jahre Altersunterschied zwischen euch beiden. Genau. Was hat dich damals zu dem doch sehr viel älteren Mann hingezogen? Na, er war sehr interessant. Wir haben sehr gute Gesprächsthemen gehabt immer. Und ja, überhaupt die Konversation war schön. Und die Konversation war schön. War der Sex auch gut? Nee, das war es nicht. Nee, von Anfang an das nicht? Das war es nicht, nee. Hat er dich überhaupt sexuell am Anfang interessiert? Mm-mm. Nee. Naja, aber komisch. Der Witz ist, dass der allergrößte Witz kommt jetzt. Also im Prinzip war ich zweimal verheiratet, ne? Und ein Jahr nachdem er gestorben war, habe ich dann irgendwann festgestellt, ich habe mich zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Mhm. Aber habe dann so nach und nach, so bei vielen Revue passieren lassen meines Lebens, ne? Mhm. Habe ich eigentlich festgestellt, das war noch nie anders. Ach so. Und es gab früher Leute, die gesagt haben, also wenn du nicht wenigstens die bist, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe das alles nicht geschnallt. Ich verstehe das. Du führst dein weniges sexuelles Interesse an diesem älteren Mann gar nicht unbedingt darauf zurück, dass der so viel älter war, sondern weil du generell gar nicht so sehr auf Männer gestanden hast. Genau so sieht das aus. Wie war denn überhaupt dann diese Zeit mit diesem doch erheblich älteren Mann? Na, ich fand's generell sonst eigentlich schön, ne? Mhm. Bis auf dieses Rechnungen verstecken und so, was ich dann schon hin und wieder mal mitbekommen habe, ne? Okay, gut, das kann einem auch mit einem Gleichaltrigen passieren. Richtig, also wie hat denn deine Familie darauf reagiert, dass du einen so viel älteren hattest? Naja, ich habe eigentlich nicht so den familiären Rückhalt. Also insofern, also mein Vater ist auch tot, meine Mutter ist weit weg. Mhm. Da ist nicht so. Und damals, du sagtest, seine Kinder waren älter als du damals. Wie haben die dich denn aufgenommen in der Familie? Haben sie dich überhaupt aufgenommen? Gar nicht, weil das sind Kinder also die sind geschieden und einen Sohn habe ich mal kennengelernt, das ist ein Künstler. Mhm. Und wäre jetzt nur nicht so das, womit ich mich umgeben möchte. Jetzt haben wir vorhin so viele Zahlen genannt. Wie lange warst du überhaupt mit diesem Mann zusammen insgesamt? Na, ungefähr seit 90 die Wende, ne? Und bis zum Jahr, warte mal, im Jahr 2003 haben wir geheiratet. Na ja, gut, das ist schon eine ganz lange Zeit. Im 2006 ist er dann gestorben, im März am 1. Gut, das ist ja doch schon eine erheblich lange Zeit. Er war einfach eine interessante Persönlichkeit. Könntest du dich heute auch in, jetzt reden wir über Frauen, könntest du dich in eine sehr viel ältere Frau verlieben? Habe ich gestern so drüber nachgedacht, weil da sah ich Senta Berger. Mhm. Und in die könnte ich mich ja jederzeit verlieben. Wie alt ist Senta Berger? Ich weiß das gar nicht. Ich finde die so wunderschön. Ja, ich glaube auch dick in die 70 schon, ne? Müsste sie sein. Ja. Genau. Oder ja, auch man weiß nicht. Christine Schorn oder so. Kennst du wahrscheinlich nicht. Ist eine Ostschauspielerin. Nee, kenne ich nicht. Wie heißt sie? Tine Schorn? Christine Schorn. Hm. Die finde ich auch schon immer eigentlich schön. Also generell würdest du da nicht Nein sagen. Nun weiß man ja nie, wie die Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen und die mal ganz toll zurecht aufgebrezelt sind, wie die morgens aussehen, wenn die aufstehen und am Frühstückstisch sitzen. Das weiß man nun nicht. Naja, du, das weiß ich von mir manchmal auch nicht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich erschrecke mich immer, wenn ich dann bei mir im Fahrstuhl stehe. Ja. Oh Gott, ich habe ja wieder nicht in den Spiegel geguckt, weißt du? Ich muck's mir irgendwie meine drei Drähte zurecht früh und putz mir die Zähne, aber ich guck nicht einmal in den Spiegel. Also da bin ich total atypisch, was sonst Frauen so sind, das bin ich irgendwie nicht. Nochmal auf diese Beziehung mit dem etwas älteren oder mit dem älteren Mann zurückzukommen. Ihr habt Kinder zusammenbekommen. Mhm. Wie war das? Wie haben die Kinder das damals aufgenommen, dass ihr Papa so viel älter ist? Die haben das noch gar nicht so. Weil, wie gesagt, die waren, als er mit dem Stab waren, die 3 oder 4. Tja, mit 4 kriegt man das nicht mit. Da kann, ist das egal, ob der Papa 60 ist oder 40 oder 20. Das stimmt, ja. Das ist erst hinterher ein Thema, wenn man vielleicht 10 Jahre ist und in die Schule geht und so. Und die Klassenkameraden sagen, da ist dein Opa, aber es ist der Papa dann. Richtig. Ja. Wobei, ich meine, das Problem hätten sie ja theoretisch mit mir auch, weil ich bin ja auch so um die 20 Jahre älter als die meisten Eltern in der Klasse. Aber komischerweise haben sie das nicht. Ja, gut, also, aber hier geht's ja auch noch. Also. Ja, und ich meine, wer sich in meinem Alter noch bei Straßenblockaden gegen Nazis rumtreibt, da kann eigentlich nicht allzu viel verkehrt gelaufen sein. Bist du eigentlich im Moment in einer Beziehung? Ja, mit einer Frau. Und wie alt ist die? Die ist 53 geworden. Okay, das ist ja Nee, Quatsch, jetzt gerade wird die. Die hat jetzt Geburtstag. Ach, die hat gerade erst Geburtstag. Weil die schläft schon. Ja. Dann habt ihr ja morgen früh Geburtstagskaffee trinken, sowas. Naja, bis zur Arbeit. Bis zur Arbeit, naja, aber immerhin. Halbe Geburtstag, Stunde. Peggy, dann wünsche ich einen schönen Geburtstag morgen mit dir und deiner Liebsten. Danke für deinen Anruf. Ja, und genieß, das war schön, mal mit dir zu sprechen. Ja, und genieße noch weiterhin das 49. Lebensjahr. Aber sowas von. Okay. Alles Gute, ciao. Ich wünsche dir was, ciao. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema heißt ungewöhnliche Paare und ich möchte gerne mit euch eben darüber sprechen, wenn ihr ein ungewöhnliches Paar seid, dann meldet euch, Altersunterschiede, große Altersunterschiede, vielleicht, wie ich es gerade schon sagte, so behindert, nicht behindert, vielleicht auch heterosexuell, sowas gibt's ja auch und Drag Queen finde ich auch immer sehr ungewöhnlich, solche Konstellationen. Oder ich hatte gestern als Beispiel auch gebracht, Sugar Daddy und Sugar Baby. Finde ich auch sehr schräg, wenn man so etwas lebt, wenn ihr sowas macht. Bitte meldet euch. 0800 220 5050. Hier ist Maria. Maria ist 72. Guten Morgen. Hallo. Hallo Maria, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du 76. da bist. 76. Wie viel? 76. 76. Ja. Liebe Maria, ungewöhnliche Paare, dazu möchtest du etwas erzählen? Ja, und zwar, ich habe in einem gemeinsamen Haushalt mit einem Priester und Professor, Universitätsprofessor gelebt. Also war ein Priester und zusätzlich... Und Universitätsprofessor. Und du hast... Und er war 36 Jahre älter wie ich. Wer jetzt, der Priester oder der Professor? Ja, er war Priester und Professor. Ach so, also es waren nicht 3 Leute, sondern nein. Du hast mit diesem Mann... Mit diesem Mann, genau. So, warst du die klassische Haushälterin? Nein, eigentlich nicht. Ich selber habe auch ein Studium hinter mir und habe das im Nebenberuf gemacht. Was hast du im Nebenberuf gemacht? Den Haushalt eben für uns beide. Ja. Und zwar... Und nach außen hin war das dann auch so zum Schein, die Haushälterin? Also ich denke, man wusste, dass ich ja bei ihm bin, bei ihm lebe. Das war ja bekannt. Sofern in diesen Kreisen, in denen wir uns bewegt haben. Und es gab ja auch keinen Sex. Moment mal, also... Ihr durftet ja nicht zusammenleben. Das war doch in einem Hause schon. In einem Haus schon, aber nicht als Paar. Nicht als Paar. Er war Priester, Theologe, da darf man das nicht. Ja. Er war auch Universitätsprofessor, wie du sagtest, aber er war eben auch Priester. Ja. So, da ist das ja kein Thema. Die Ehelosigkeit ist da ja vorgeschrieben. Genau. Und an das haben wir uns auch gehalten. Aber es war dennoch eine ganz große Liebe. Ach so, ihr habt euch wirklich dran gehalten? Ja. Wie viele Jahre? 16. 16 Jahre. Gab es denn zumindest ein wenig Erotik zwischen euch? Also, so das Umarmen gab es. Es gab auch Zärtlichkeit. Aber ich denke, es ist auch nur gut gegangen. Das sage ich jetzt im Nachhinein. Weil er eben doch 36 Jahre älter war. Sonst wäre es vielleicht... Könnte ich nicht garantieren. Weil er war eigentlich ein sehr, sehr liberaler Mann. Und die Leute in eurer Umgebung, das hast du gerade gesagt, habe ich das richtig verstanden? Die haben schon gewusst, dass da etwas mehr zwischen euch ist? Ja, natürlich. Das wurde mir auch gesagt, also von seinen Schülern. Aber dann sind die doch bestimmt davon ausgegangen, dass ihr auch sexuell etwas miteinander... Das weiß ich nicht. Ja, bestimmt, die Leute reden. Ich meine, ich frage die Leute nicht, was haltet ihr von uns? Ja, ja, klar, aber die Leute reden, da kann man sich ja vorstellen, was die reden. Ja, doch, klar, das denke ich. Hast du diesen Mann geliebt? Ich habe ihn sehr geliebt. Aber wenn man... Er war eigentlich, ja, die größte Liebe meines Lebens und das waren meine glücklichen Jahre. Da warst du wie alt? Als ich zu ihm kam, war ich 36. Also in einem ganz tollen Alter für eine Frau? Ja, aber ich muss dazu, ich erzähle dir mal, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weil dann sieht man, wie das alles so ganz eigenartig ging. Ja, erzähl mal. Und zwar, also ich bin Kindergärtnerin gewesen, mhm, oder bin es auch immer noch. Mhm. Und ich war im Kloster vorher, als Ordensschwester. Und bin dann dort ausgetreten. Wie lange warst du im Kloster? 16 Jahre auch. In welchem Orden? Das möchte ich nicht sagen. Okay, gut. Ja, es war ein tätiger Orden. Mhm. Also kein beschaulicher, sondern ein tätiger. Mhm. Und da gab es eben Probleme, mit denen ich so nicht einverstanden war und bin dann ausgetreten. Und habe mich dann entschlossen, die Begabtenprüfung zu machen, mhm, und eben das Abitur nachzuholen und habe dann studiert. Boah, erstmal Respekt für so einen Werdegang. Das ist ja auch mutig, wenn man sich für das Leben im Kloster entschieden hat, dann rauszugehen, nach einer doch gewissen Zeit schon, und dann ein ganz neues Leben zu starten. Das ist aber sehr mutig, finde ich. Ja gut, so war's. So war's, ja. Gut. Und dann... Ja, habe ich eben studiert und eines Tages war in der Mensa, das war eine kleine Mensa, war ein Brief für mich hinterlegt, wo man die Bons kauft. Mhm. Und da sagte die Dame, für mich sei ein Brief da. Ein Brief? Und dann sagte ich, kann nicht sein, die Leute wissen, wohin sie mir schreiben müssen, die mich kennen. Dann sagte sie unbedingt, so sie ist ein Brief da. Mhm. Und da stand Punkt, Punkt, Punkt. Manchmal eben den Namen der Mensa. Und dann habe ich den Rückumschlag angeschaut und der Name war mir sehr vertraut, weil ich ja Nonne war. Und er war ja Professor der Theologie. Ja. Und dann mache ich den Brief auf und da stand drin, er hätte mich beobachtet und er meine, ich würde gut in sein Haus passen. Jetzt muss ich mal fragen, das habe ich gar nicht richtig kapiert. Wusste er, dass du Nonne warst? Das weiß ich. Ich glaube, zu dem Augenblick noch nicht. Noch nicht. Der hat dich einfach beobachtet? Einfach beobachtet mit anderen Studenten. Der hatte nicht mit dir gesprochen, gar nichts? Nichts, kein Ton. Kein sondern Ton. Nur diesen Brief geschrieben. Er war eigentlich ein überaus schüchterner Mann. Das und unbeholfen. Ja, finde ich aber ziemlich cool, das so zu machen. Ja, und dann hast du, wie hast du darauf reagiert dann? Und ich bin dann rauf, also da wohnt er auf einem Berg, ich bin dann da rauf zu ihm. Und dann hatte ich ein solches Mitleid mit ihm, weil er war ja schon älter. Mhm. Und er war so unbeholfen, dass ich dann gesagt habe, jawohl, das mache ich, ich komme. Er war, du sagtest, über 30 Jahre älter, ne? 36 Jahre älter. 36 Jahre älter. Da war es zunächst Mitleid. Also es war Mitleid. Und aus diesem Mitleid ist dann aber ganz, ganz bald, und ich habe mich auch sehr abgegrenzt, weil ich ja schlechte Erfahrungen hatte mit Kirche und, und Nonnen und allem Möglichen. Mhm. Und habe dann gesagt, gut, ich ziehe ein. Und er fragte mich, er sagte dann gleich, Sie müssen für mich gar nichts tun, wenn Sie mir nur das Frühstück machen. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Und da hast du gesagt, ja, das bin ich bereit. Bin ich bereit und ich komme. Und das hast du nach dem ersten Gespräch schon gesagt. Nach dem ersten Gespräch, das weil ich so Mitleid hatte. Völlig verrückt. Und das hast du, und dann bist du auch gleich eingezogen. Und ich bin dann nach 4 Wochen eingezogen. Hast aber dein Studium weitergeführt? Ja, ja, klar. Hab und, auch zum Abschluss gebracht. Und was hast du studiert? Psychologie. Psychologie, ja. Und da hat er dich auch so laufen lassen mit dem Studium? Ja, ja, und wir haben dann nach wie vor in der Mensa gegessen. Und dann hat er gesagt, ich darf die anderen Studenten, ich war ja schon eine alte Studentin, ich darf die gerne ins Haus bringen. Das würde ihn ja auch beleben, diese jungen Leute. Mhm. Hattest du denn vorher bei ihm Seminare gehabt? Nee. Ich habe nur Bücher von ihm gelesen. Das heißt, er hat dich wirklich nur in der Kantine beobachtet? Ja. Das ist ja völlig verrückt. Aber Maria, jetzt bist du aus dem Kloster herausgegangen, aus einem sehr strengen, geregelten Leben. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann eine Sehnsucht hat, vielleicht auch das, ich sag's mal, das weltliche Leben mit all dem, was dazugehört, zu genießen. Ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht genossen habe. Aber wenn man so jung ist, mit 36, hat man doch als Frau schon Sehnsüchte, Bedürfnisse auch nach Sexualität. Wie bist du damit zurechtgekommen, dass du das nicht leben konntest? Es blieb halt bei den Sehnsüchten. Das heißt, du hattest auch nicht nebenher noch eine Affäre mit einem Jüngeren? Nein. Aber die Sehnsucht, die war schon da? Die war ganz stark da. Das heißt, wenn er auf dich zugegangen wäre, hättest du es mitgemacht? Das kann ich so, glaube ich, nicht sagen, weil die Situation nicht da war. Was ich mehr sagen kann, wenn der Altersunterschied nicht so groß gewesen wäre, dann wäre es richtig. Also da bin ich mir nicht sicher, ob es dann nicht doch... Das ist eine schöne und gleichzeitig eine sehr traurige Geschichte. Ja. Schön, weil ihr beiden euch offensichtlich sehr geliebt habt. Traurig, weil es doch irgendwie nie zum wirklichen Vollzug im körperlichen Sinne gekommen ist. Ja, aber ich denke dann auch oft, schau mal bei Paaren, die verheiratet sind, dieses große Glück, das ich hatte. Haben die vielleicht nicht so lange? Haben die dann nicht so lange. Und das schönste Geschenk, das er mir gemacht hat, das war, bevor er ins Krankenhaus ging. Und er ahnte wohl auch, dass es zum Sterben kommt, dass er diese Operation nicht überlebt. Und dann ist er in der Nacht zu mir ins Zimmer gekommen und hat mir gesagt, Evita, Entschuldigung, falls ich sterben würde, möchte ich dir sagen, dass du für mich die Erfüllung in meinem Leben geworden bist. Wie toll. Was für ein großer Satz. Ja. Was für ein großer Satz, der dich dein ganzes Leben begleiten wird. Ja, und der begleitet mich auch. Ja. Ihr hattet dann in diesem Haus auch getrennte Schlafzimmer. Ja. Gab es denn in diesen 16 Jahren mal einen Streit? Also, ob man das Streit nennen kann, weiß ich nicht. Ich war ja berufstätig danach. Und er hat ja immer so mir seine Liebe zeigen wollen auf viele verschiedene Arten. Und dazu gehörte es auch, dass er mich immer am Bahnhof abgeholt hat, wenn ich unterwegs war. Und so auch, und ich hatte gesagt, er soll mich bitte nicht am Bahnhof abholen, weil ich eben einen Koffer hatte und er angesichts seines Alters eben auch eine Makuladegeneration hatte und schlecht gesehen hat. Ach so, das war also zu beschwerlich für ihn und anstrengend. Das war für ihn beschwerlich, aber noch viel beschwerlicher für mich auf dem Bahnsteig, wenn ich ihn suchen musste. Und das hat er dann trotzdem getan. Ach so. Und dann bin ich wütend geworden. Ja gut, du warst ja wütend, um ihm Gutes zu tun. Ja, und mir Gutes und, zu tun, weil ich zwei schwere Koffer hatte. Verstehe. Maria, das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist eine ungewöhnliche Liebesbeziehung. Mir fiel das ein, als jetzt dieser Film kam auf Arte über Johannes Paul II. Und dieser Universitätsprofessorin. Genau, da weiß man auch nicht genau, was da war. Ja, wobei ich das schon auch alles ein bisschen kritisch anschaue. Weil das jetzt die Nachlassverwalter, die machen jetzt etwas daraus. Man muss ja auch nicht da so in der Vergangenheit rühren. Eben. Ja. Weil ich hab mir überlegt, das gehört auch so zu unserer Liebesgeschichte. Wenn wir getrennt waren, hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Wie schön. Und selbst an dem Tag, wenn ich dann zurückkam, weil er da wusste, dass die Post den ja nicht mehr... Dich erreichen würde? Erreichen würde, hat er mir dann einen Brief geschrieben und mir auf den Schreibtisch gelegt. Gott, wie schön, wie rührend. Und also ich habe aber jetzt nach dieser Geschichte, habe ich mich entschlossen, nur diesen ersten Brief, wo er schreibt, ich würde in sein Haus passen, und den letzten Brief, den er mir geschrieben hat. Nur die zwei Briefe hebe ich auf und die anderen verbrenne ich. Hast du danach nochmal einen Mann lieben können? Also Also ich habe schon geschaut, aber eigentlich, ich habe auch einen hohen Anspruch dann gehabt, wie man miteinander umgeht. Und das konnte ich dann leider so nicht finden. Also diese Beziehungen, die gingen höchstens ein Jahr. Liebe Maria, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns so etwas Intimes und auch Besonderes aus deinem Leben erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Alles, also dann. Alles Gute wünsche ich dir. Ade. Ade. Tschüss. 0800 220, na super, 100 Millionen mal gesagt, 220 50 50 oder domian@wdr.de. Andi ist 62, guten Morgen. Hallo Andi, hallo Domian, ich bin ganz aufgeregt, dass ich mal den lieben Domian, den guten Domian mal persönlich sprechen kann, und es freut mich sehr, dass ich durchgekommen bin. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir sprechen können, Andi. Und wie du hörst, komme ich aus der Schweiz. Ja, also ich bin 62. Und der Altersunterschied zu dem Mann, mit dem ich jetzt verpartnert bin, ist nur 35 Jahre, also ein Jahr weniger als die Dame, die vorhin gesprochen hat. Aber ich würde sagen, 35 Jahre sind doch erheblich. Das ist schon erheblich. Das heißt, er ist jetzt 27. Genau. 27, genau. Ein ganz junger Kerl. Seit wann seid ihr zusammen, Andi? Also wir sind jetzt erst richtig zusammen. Also wir haben uns kennengelernt natürlich über das Internet seit 2012 im Januar per Chat. Er ist dann 2012 das erste Mal in die Schweiz gekommen. Und jetzt haben wir uns genähert. Ich bin runter in den Balkan, er ist rauf in die Schweiz gekommen, und im letzten Sommer, im August, haben wir uns dann verpartnert. Nun kommt ja wahrscheinlich zuerst mal der Gedanke, ist der Andi vielleicht ein ziemlich reicher Kerl und der junge Typ will davon profitieren. Ist das so? Das ist sicher die Frage. Das ist bei mir nicht so. Ich bin ein Durchschnittsschweizer Verdiener. Ich habe über 30 Jahren bin ich verheiratet gewesen mit einer lieben Frau, die ich heute noch sehr schätze. Ich habe zwei Kinder, die sind etwas älter als mein Freund. Und ich habe einfach gemerkt, das ist ein Mann. Ich habe immer zwei Seelen in meiner Brust gehabt, also diese Ambivalenz, die hatte ich schon immer. Ja. Und da habe ich einfach gefunden, ja, jetzt probiere es mal noch, auch wenn ich nicht also mehr ganz so jung bin. Keine finanziellen Interessen sind da im Spiel. Nein. Seinerseits. Du bist kein steinreicher Millionär, der immer locker irgendwie mitfinanzieren kann. Das ist nicht der Fall. Nein, im Gegenteil. Wenn du 30 Jahre verheiratet warst, du hast eine normale Familie gehabt, du hast Kinder, wie du es gerade erzählt hast, hast du dein ganzes Leben lang deine bisexuelle Ader unterdrückt? Ja, ich würde nicht sagen, ich habe so im Anfangs, als ich 20 war, habe ich mich mehr dem weiblichen Geschlecht zugewandt. Ich wollte auch heiraten. Ich habe eine wunderbare Frau gefunden. Wir haben natürlich dann, was man so erwartet, man heiratet, man hat Kinder, man baut sich ein Haus. Mhm. Also das schöne Eheleben, und das hat auch gestimmt. Mhm. Das war also nicht irgendwie ein Verdrängen der anderen Seite, aber irgendwie nach 10, 15 Jahren hatte ich irgendwie die andere Seite bemerkbar hast gemacht. Hast du denn dann heimlich sexuelle Kontakte zu Männern gehabt? Nein, ich habe meiner Frau schon vor der Heirat gesagt, dass ich diese Ambivalenz in mir habe. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, das kann sein. Sie hat natürlich gedacht, dass legt sich dann irgendwann, aber es hat sich eben anders entwickelt. Aber Respekt, dass du das vor der Ehe so offen kommuniziert hast, das ist nicht üblich. Nein, weißt du, sonst wäre ich wahrscheinlich schon nach ein paar Jahren irgendwie ausgestiegen. Oder wäre mit meiner Seele und meinem Herzen wäre das nicht gegangen. Aber das heißt, du hattest dann während der Ehe schon im Wissen deiner Frau, mit dem Wissen deiner Frau schon ab und zu Affären mit Männern? Genau, das ist richtig. Aber meistens nicht so klammheimlich, sondern ich habe mal wieder gesagt, ich habe einen Mann kennengelernt und so weiter. Und ich muss sagen, da habe ich eine wunderbar starke Frau gehabt, die irgendwie das ausgehalten hat, ohne dass ich das daneben irgendwie gegen sie aus. Sehr erstaunlich. Das heißt, sie stand dem dann nicht eifersüchtig und ablehnend gegenüber. Ja, sie war sicher nicht erfreut und freute sich darüber, aber sie merkte eben, dass das ein Teil ihres Ehemannes war, dass das nicht einfach, und es war nicht ein Ersatz, habe ich ihr immer sagen können, sondern es war ein Zusatz. Hast du denn während dieser Zeit, als du dann auch schon Affären mit Männern hattest, auch noch Sex mit deiner Frau gehabt? Ja, das habe ich immer noch. Und auch mit Freude gehabt? Ich habe das immer sehr mit Freude gehabt. Und wussten deine Kinder dann, als sie etwas erwachsener wurden, auch Bescheid? Hast du es denen auch so klar erzählt? Ja, wir haben das zuerst natürlich für uns behalten. Also das war ein Geheimnis zwischen Mann und Frau. Und so als die Kinder dann so 16 und 18 waren, da haben wir gefunden, wir sollten den Kindern das doch auch erklären, dass der Papa eben auch Männer liebt und nicht nur. Und wie haben die darauf reagiert? Die Tochter war nicht sehr erfreut. Sie hat sich natürlich mit der Mama solidarisiert. Und der Sohn hat das so hingenommen, so, ja, das ist noch ein spezieller Papa. Also für ihn war das nicht bedrohlich, für meine Tochter war das schon bedrohlich. Jetzt kommen wir auf deinen jungen Freund zurück. Der ist 27 Jahre alt, ihr seid seit 2012 zusammen, oder ihr habt euch da kennengelernt, 2012? Und seit 2015, also seit letzten August, sind wir offiziell in der Schweiz verpartnert. Wie reagiert dein Umfeld, deine Freunde, Bekannte, vielleicht auch Verwandte darauf, dass du so einen jungen Kerl hast? Meine Tochter hat mal sehr, sehr pointiert, sie kann sehr pointiert reden, hat gesagt, weißt du, Papa, warum muss es immer ein Ausländer sein? Und wenn er dann noch jünger ist als ich, finde ich das schon etwas zum Nachdenken. aber sie hat das irgendwie nicht böse gemeint, sondern sie hat einfach gesagt, ja, eben, also du schaffst dir da nur Komplikationen, denn es ist so, es ist eine Generation Unterschied und die kann man nicht vom Tisch wischen. Ja, natürlich, klar. Das wollte ich gerade auch sagen. Bei aller Toleranz, das ist ja auch alles völlig okay, wo die Liebe hinfällt, sagt man ja so schön. Aber ihr habt ja ganz andere Sichtweisen auf das Leben. Mit 62 denkt man anders und hat auch andere Interessen und bewertet das Leben anders als mit 27, wo man auch andere Ziele hat, anderen Musikgeschmack vielleicht. Wie findet ihr da zueinander? Also es ist noch interessant, also obwohl er eben eine Generation jünger ist, haben wir viele Musikrichtungen, sagen wir mal Joe Cocker oder der Sotal und so, die beiden sehr zusprechen. Mhm. Also ich bin vielleicht nicht so der Heavy Metal Fan und er ist auch nicht das so. Und wir haben also immer wieder gerade in der Musik sehr schöne Berührungspunkte. Also ich denke, das ist mal eines. Ja. Aber bist du nicht automatisch aufgrund deiner Lebenserfahrung immer in der Position des Stärkeren, weil du der Erfahrenere bist? Nein, das glaube ich nicht, weil der junge Mann hat andere Erfahrungen, die ich nie gemacht habe. Und ich finde das spannend, davon zu hören und zu lernen. Welche Erfahrungen sind von ihm interessant? Ja, also er hat natürlich eine andere Kultur erlebt. Im Balkan hat man eine andere, ja, auch vom musikalisch-kulturellen, und da kann ich sehr viel von ihm lernen, erfahren. Mhm. Und das ist für mich Balkan klingt, Balkan bedeutet auch unter Umständen konservativere Familien, andere kulturelle Hintergründe. Weiß seine Familie von dir? Also sie weiß nicht viel von mir. 2012, als er dann, nachdem er mich kennengelernt hatte, wieder zurückfuhr in den Balkan, in seinen Wohnort. Ich möchte jetzt da den Staat nicht nennen, ich möchte ihn nicht irgendwie desavouieren, oder es gibt ja immer so blöde Zufälle. Also Balkan ist Balkan. Und natürlich ist dort unten eine ganz andere Einstellung der Homosexualität gegenüber. Aber er hat es dann seinen Eltern gesagt, dass er homosexuell ist, und das hat sein Vater sehr schlecht ertragen. Er hat ihn mit allen Mitteln wieder rückbiegen wollen und hat mich natürlich als den Verführer angeschaut. Ja, ja. Sie sind zwar nicht Muslim, also das ist immerhin ein Vorteil, aber auch die Orthodoxen sind ja nicht viel weniger konservativ als die Muslims. Und er weiß, die Eltern wissen, dass er in der Schweiz ist und dass er bei einem Mann lebt, das wissen sie aber mehr eigentlich. Das heißt, du hast die Eltern noch nie kennengelernt? Nein, also ich weiß sehr vieles durch ihn, aber persönlich habe ich sie nicht kennengelernt. Für mich wäre das ein absolut schöner Moment, dass ich die Eltern kennenlerne, wobei die Eltern vielleicht sogar noch jünger sind als du, das könnte sein. Ja, ungefähr in meinem Alter. Ungefähr in deinem Alter. Käme ich mir an deiner Stelle schon ein bisschen komisch vor, glaube ich, muss ich sagen, wenn ich da dann die Eltern kennenlernen würde, aber vielleicht ist das auch nur Klischee-Denken. Ja, natürlich, weißt du, ich denke einfach, ich habe gemerkt, ich liebe diesen Mann, er liebt mich, die Grundliebe, die ist da, da wird gar nicht gezweifelt dran. Und ich möchte aber andererseits einfach auch sagen, es ist schwierig. Es ist, auch wenn ich jetzt in meiner familiären Umgebung akzeptiert bin, aber es ist ein Altersunterschied von 35 Jahren, den man nicht wegschleppen kann und an dem man immer arbeiten muss. Ja, also worüber wir immer sprechen, hier auch in der Sendung, wenn es um diese extremen Altersunterschiede geht, dann geht es um die Sexualität. Du bist eben mit 62 nicht mehr so knackig und frisch wie er mit 27. Das ist ja normal, damit trete ich dir ja nicht zu nahe. Natürlich. Schämst du dich manchmal, wenn du nackig mit ihm im Bett liegst und du seinen Körper anschaust und du guckst dann hier runter? Nein, nein. Wir sind beides mollige Bären. Du kennst ja diese Charakterisierung. Er ist etwa 20 Zentimeter größer als ich und hat ein paar Kilos mehr auf den Rippen. Also von dem her ist das wohlig bärig zusammen. Also da muss ich mich überhaupt nicht schämen. Kommst du denn mit der Sexualität mit? Anders gefragt, will er mehr als du möchtest? Ich habe gemerkt, dass wir hier in einer interessanten Phase sind, als wir noch füreinander kämpfen mussten, nicht wussten, können wir zusammenbleiben, wie wird das aussehen. Da war das irgendwie so spannend, man ist auf der Jagd, man muss die Zeit nutzen, die man zusammen hat, also ist man dort auch ein bisschen mehr angetickt. Und wenn man dann so zusammenlebt und dann denkt man, ja, man kann es auch auf morgen verschieben. Aber Andi, ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen, was jedes Paar hat, ob das nur Altersunterschied oder schwul, lesbisch oder hetero ist völlig wurscht. Was macht denn der junge Mann von Beruf? Er ist eigentlich in der Informatik tätig, er hat leider hier in der Schweiz, er hat zwar die Aufenthaltsbewilligung, hat auch die Arbeitsbewilligung, aber er spricht noch nicht so gut Deutsch und darum sind wir jetzt schwer an der Suche nach einer Arbeitsstelle. Das ist im Moment auch ein bisschen ein Damoklesschwert, aber es ist so eine Belastung. Aber nicht unserer Beziehung, sondern wir wären froh, wenn er endlich wieder eine Arbeit hat, in der er aufgeht. Natürlich. Lieber Andi, auch das ist eine sehr ungewöhnliche Beziehung, die du uns jetzt hier geschildert hast. Ich danke dir, dass du angerufen hast und uns davon berichtet hast. Solche Schilderungen, finde ich, machen sicher auch immer noch anderen Leuten Mut, die sich gar nicht trauen, in solche ungewöhnliche Konstellationen zu gehen. Du hast das jetzt so erzählt, dass es gut läuft und ihr glücklich seid und das ist das Wichtigste. Und wichtig ist, dass wir immer dran sind, am dran arbeiten. In der Schweiz sagt man, wenn etwas streng ist, das ist ein Krampf. Es ist ein purer Krampf, Entschuldigung. Und es ist aber wichtig, dass man sagt, es lohnt sich, dieser Krampf. Verstehst du? Ich verstehe, lieber Anne. Das ist für mich das Wichtigste. Ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Sehr gerne. Und dass du Ende Jahr aufhörst. Das werden sehr viele werden dann irgendwie ein bisschen im Leeren sein, aber ich denke, du hast das Recht und die Freude, dich Neuem zuzuwenden. Und vielen ich wünsche Dank. Dir für deine neue Lebensphase genauso viel Freude und Mut, wie ich habe mit meinem jungen Mann. Ich danke dir vielmals und du grüßt herzlich deinen Liebsten von mir. Jawohl. Alles Gute, danke schöne Grüße in die Schweiz. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. 1.39 Uhr haben wir. Und unser Thema heute Nacht, falls ihr gerade reingezappt seid, heißt ungewöhnliche Paare. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die in einer ungewöhnlichen Paarkonstellation leben. 0800 220 50 50 oder mail domian@wdr.de. Hier ist Ben. Ben ist 20. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Ben. Ja, ja, ich höre mich ein bisschen weiblich an. Ich stutze gerade, ja. Transsexuell. Ah, verstehe. Genau. Und ich habe eine Beziehung mit einem hohen Altersunterschied. Moment, du bist also von Geburt an eine Frau? Genau. Und konnte mich aber halt nie damit identifizieren, weiblich zu sein. Und dadurch nennst du dich jetzt Ben. Hast du eine Operation schon hinter dir? Nee, also ich fange gerade mit Hormonen an und habe halt auch eine OP bald vor. Aber momentan halt, lebe ich halt ganz normal als normaler Mann. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich das gleich sehen, dass da noch irgendwie weibliche Elemente sind, oder siehst du eigentlich schon ziemlich maskulin aus? Ich denke, es ist so 70-30. Also wenn ich auf der Straße bin, dann werde ich eigentlich zum größten Teil als Junge angesprochen. Mhm. Und ja, klar, ein paar weibliche Züge im Gesicht sind auf jeden Fall noch erkennbar. Das ist ja aber die will ich mit der Zeit wegkriegen. Genau, das ist ja, aber was für euch schwierig ist, ist das mit der Stimme. Die Stimme kriegt man ja nicht so leicht tiefer gesetzt, oder? Also doch, mit dem Testosteron auf jeden Fall. Also bei Transfrauen, die Östrogene nehmen, da bleibt die Stimme halt sehr tief. Aber wenn ich die jetzt nehme, dann wird komme ich in den Stimmbruch ganz normal. Ach so, rum funktioniert das mit der Stimme. Genau, das andersrum ich nicht. Leider nicht so. Ja, genau, das haben mir die Leute auch schon erzählt. Ja, so. Also ich komme in den Stimmbruch ganz normal. mit 20 dann, das ist auch lustig. Ja. So, jetzt hast du eine ungewöhnliche Beziehung, erzähl. Genau, also ich bin mit einem Mann zusammen, der ist 27 Jahre älter als ich. 27 Jahre älter, 47 ist der. Genau. Und ja, für uns beide erstmal eine ungewohnte Sache, weil wir beide vorher, also ich zumindest, nur auf Mädchen stand. Und ja, bei ihm eher am weiblichen Geschlecht interessiert. Eigentlich müsste er jetzt irgendwie zum Schwulsein tendieren oder bisexuell sein, wenn er mit dir... Er ist pansexuell, heißt also, dass er im Endeffekt, also wir nehmen beide auf das Geschlecht jetzt nicht so die Rücksicht, würde ich sagen. Ich habe halt mit der Zeit bemerkt, dass ich eher auf den Charakter von Menschen stehe. Okay, das ist immer löblich, aber irgendwann liegt man im Bett und dann sind auch andere Dinge noch wieder von Wichtigkeit. Aber er sieht dich, er spricht dich auch als Ben an. Genau, er hat mich auch als Mann kennengelernt. Hat er dich denn kennengelernt in der Ahnung, dass du noch ein Mädel vom Körper her bist? Ja, also am Anfang wusste er es nicht genau. Und als wir dann drüber geredet haben, habe ich es ihm halt erzählt. Hatte er denn schon mal eine Beziehung zu einem Mann oder eine Erfahrung mit einem? Er hatte eine sexuelle Erfahrung mit einem Mann, und aber eine Beziehung noch nicht. Aber vielleicht ist er ja eben auch nicht, du hast es ja gerade schon angedeutet, nicht schwul im klassischen Sinne, sondern dass er auch auf diese Melange, die du präsentierst für ihn, dass er darauf steht. Also diese Mischung, du bist ja im Moment noch so ein Mischwesen für ihn wahrscheinlich. Ja, genau, also ich frag ihn halt gerade, wenn es um sexuelle Dinge geht, ob er mich als Mann immer noch sehen kann. Er bejaht das auch auf jeden Fall, also das ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass er mich als Frau sieht. Aber ich glaube, es ist wirklich für die Beziehung auch, für ihn auch irgendwie eine sehr neue Erfahrung. Also es ist wahrscheinlich sehr interessant für ihn, dass er praktisch ja irgendwie so einen Mix aus beiden Geschlechtern hat. So, jetzt hast du gerade gesagt, dass du früher auf Frauen gestanden hast. Ja, eigentlich. Jetzt hast du aber einen Kerl, wie geht das? Das ist auch für mich neu. Also ich habe mich wirklich in ihn verliebt. Jetzt nicht, also die sexuelle, sexuell spielt das jetzt nicht so eine große Rolle für mich, aber ich habe mich halt einfach, nach mehreren Treffen in sein Wesen einfach verliebt. So. Schlaft ihr denn trotzdem miteinander? Also so klassisch wie Mann, Frau, nein. Also das kann ich nicht wegen meiner Transsexualität. Also das möchte ich auch gar nicht. Das heißt, du möchtest gar nicht, dass deine Vagina, dass es eine Penetration gibt, dass es keinen klassischen Beischlaf gibt? Petting ist in Ordnung. Mhm. So, obenrum darf er mich halt auch nicht anfassen. Aber Du hast noch Brüste? Genau, ja. die stören mich aber immens. Also sind die groß? Nee, nicht besonders. Und die würdest du wahrscheinlich irgendwann auch wegoperieren lassen? Genau, also ich kann die abbinden momentan, das mache ich auch. Und wenn wir zusammen duschen, dann ist es auch nur im Dunkeln. Also wir versuchen da immer Rücksicht auf mich zu nehmen. Und da darf er nicht anfassen? Nee, das darf er nicht anfassen. Du sagst abbinden, abbinden klingt so brachial. Ist das nicht gesundheitsschädlich, wenn man das abbindet? Es gibt mehrere Abbinder und wenn man die richtige Größe kauft, dann funktioniert das. Also es drückt ein bisschen, das presst ja alles zusammen. Ja, genau. Zusammen praktisch. Wie ist es denn dann für dich, wenn du mit ihm Petting machst, was auch immer? Du bist dann ja mit einem Penis zugange, worauf du bisher gar nicht so gestanden hast. Wie ist das für dich? Also es ist am Anfang ging es halt gar nicht. Wir haben uns da langsam rangetastet und mit der Zeit ist es ich würde halt sagen, ich akzeptiere es, weil es ein Teil von seinem Körper ist. Also ich liebe ihn halt so, wie er ist. Und klingt nicht nach großer Leidenschaft. Das ist eine Frage. Also es ist ganz zufriedenstellend, aber jetzt wirklich häufig oder eine große Leidenschaft, glaube ich, ist da auch nicht so hinter. Wie lange bist du eigentlich mit diesem Mann schon zusammen? Ein Jahr und 4 Monate, also fast 8 Jahre. Immerhin, ja. Wenn du weiter voranschreitest und dich dann irgendwann operieren wirst lassen, wie ist das, da hast du sicher mit ihm drüber gesprochen, wie wird er das finden? Also da steht er eigentlich ziemlich hinter, auch mit meinen Hormonen, die ich anfangen will, da vermännlicht sich ja alles und dann ist ja im Endeffekt mein Identitätsgeschlecht, kommt ja dann auch zum Vorschein und da steht er schon hinter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er mich nimmt, weil ich jetzt irgendwie noch einen weiblichen Körper habe, sonst wäre ich auch halt gar nicht mit ihm zusammen. Ich meine, du bist jetzt auch befangen, aber ich frage es trotzdem mal. Kannst du sagen, wer eigentlich, wo die Anziehung größer ist, deine Anziehung zu ihm oder umgekehrt? Ich glaube, das ist also jetzt körperlich oder generell? Ja, im Allgemeinen so, alles. Also ich glaube, das ist auf beiden Seiten ganz gleich. Ich will dir sagen, Ben, warum ich das frage, weil das klingt ja kompliziert, eure Konstellation, das ist eure auch Beziehung. Kompliziert, ja. Und deswegen, da frage ich so, was der Antrieb dafür ist. Der Antrieb ist, so wie du es mir gerade gesagt hast, eher so das Menschliche. Ja, wir haben eine emotionale, tiefe Bindung eigentlich zueinander. Und was passiert aber, wenn dir jetzt irgendwann mal jemand über den Weg läuft, sei es Mann oder Frau, den du sexuell auch wirklich richtig begehrst? Begehren ist ja ein ganz starkes Gefühl. Was dann? Also es ist ja nicht so, dass ich ihn sexuell gar nicht begehrenswert finde, aber du hast recht. Also wenn sowas mal vorkommt, ich würde mit ihm reden und ich denke für ihn, also er hatte auch mal gesagt, wenn ich irgendwie was nebenbei mit einer Frau hätte und keine Beziehung hätte, wäre das jetzt nicht allzu schlimm. Also er lässt mir da eigentlich auch schon Freiheiten. Also wenn, wäre das nebenher eine Frau bei dir, auf keinen Fall ein Mann? Eigentlich ja. Also ich gehe da. Ja. So, jetzt haben wir viel über euch beide gesprochen. Nun seid ihr ja generell ein sehr schräges Paar, kann man ja sagen. Was sagt denn die Umwelt? Fangen wir mal bei deiner Familie an. Was sagen die denn? Ich habe zu meiner Familie keinen Kontakt. Also die wissen das gar nicht. Die würden das auch gar nicht akzeptieren. Wissen die denn, dass du eine transidentische Ausrichtung hast? Ja, das wissen die schon. Aber die sind also Moslems und da sind die halt gar nicht begeistert von. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keinen Kontakt hin, in keinen Bereich der Familie. Also ich habe mich da geoutet, aber die wollen das nicht. Also die wollen auch gar nicht, dass ich da weiter mit Hormonen hantiere oder so. Dementsprechend ist halt auch der Kontakt sehr eingeschränkt. Also der ist fast kaum da. Hast du keine großen Probleme, weil das Hauptproblem ist, dass deine Familie dich nicht akzeptiert, wie du bist. Genau. Also mit der Beziehung spielt das gar keine Rolle erstmal. Wie ist es bei ihm in seinem Umfeld? Hat er zum Beispiel Kinder schon aus anderen Beziehungen? Ja, also er hat ein Kind. Wie alt ist das Kind? Das ist 6 Jahre jetzt. Das kennt er allerdings nicht. Also das war eine ziemlich verzwickte Geschichte. Die Frau hatte ihm nicht gesagt, dass sie nicht verhütet und dementsprechend hatten die sich getrennt und irgendwann musste er halt Unterhalt einfach zahlen. Ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass er Solo ist. Er ist doch Solo. Oder natürlich ist er Solo. Ja, hätte ja sein können, dass er noch mit irgendwie. Mom. Ja, hätte sein können, dass noch was anderes läuft. Aber weiß denn sein Umfeld, Freunde, Verwandte oder so, wissen die denn Bescheid, dass er mit dir zusammen ist? Also ich habe meine Freunde kennengelernt und da sind ungefähr so 2-3 Stück, die es wissen. Aber die anderen wissen das nicht. Also wir werden auch ab und zu, werde ich ja auch gefragt, ob ich der Sohn wäre von ihm. Und bei anderen sind wir halt nur, sagt er manchmal nur, ich bin sein Kumpel. Was natürlich dann, wo die uns erstmal schräg angucken, weil wir natürlich so einen großen Altersunterschied haben. Und 2-3 gute Freunde von ihm wissen halt Bescheid. Also gerade weil er mich ja auch als Mann vorgestellt hat vor denen, musste er halt auch mal erklären, was das für eine Beziehungskonstellation ist, die wir führen. Ja. Und das war dann halt alles ein bisschen komplizierter. Ja, da muss man dann lange erklären und man stößt wahrscheinlich erstmal auf unverständliche, verständnislose Blicke zunächst. Ja, genau. Also was würdest du sagen, Ben, ist das Schwierigste an dieser ungewöhnlichen Konstellation? Das ist schon mal gut, dass du so lange nachdenken musst. Das spricht für euch. Mir fällt da erstmal eigentlich nichts ein. Also wenn ich jetzt Kontakt zu meiner Familie hätte, würde ich sagen, die wären das. Mhm. Aber ansonsten, super. solange wir jetzt nicht, also ich meine, wir sind ja öffentlich, versuchen wir da jetzt nicht großartig aufzufallen. Ja, klar. Bei uns funktioniert das eigentlich und, so. Und die andere Seite der Frage, was ist das Schönste an dieser ungewöhnlichen Beziehung? Diese Liebe, die dahinter steckt, also diese Emotionalität, die halt, obwohl das so eine ungleiche Sache ist, dass das dann halt funktioniert. Also das ist für mich schon ein ziemlich großes Glück. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für dich eine ganz tolle Sache ist, dass er dich so rundherum akzeptiert, wie du bist. Ja, das auf jeden Fall. Also das sagt er mir auch ständig, dass es für ihn immer weniger ein Problem ist. Mhm. Am Anfang musste er sich schon rantasten an die Sache. Auch, dass er halt irgendwie schon in einer schwulen Konstellation jetzt irgendwie ist. Das war für ihn auch erstmal nicht einfach. Aber mit der Zeit haben wir uns da irgendwie gut eingespielt. Lieber Ben, dann wünsche ich euch beiden wirklich alles Glück der Welt und dass es weiter gut läuft. Und für dich, dir wünsche ich, dass die Umwandlung sehr gut dann über die Bühne geht. Ja, ich würde noch gerne ein Autogramm haben wollen. Ja, das geht natürlich, machen wir sehr gerne. Dafür rufen wir dich noch mal an wegen deiner Anschrift. Okay, ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg für deinen weiteren Weg, Domian. Dankeschön, und Ben. Ich höre dich wirklich jede Nacht und ja. Alles Gute. Danke, dir auch. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. Ungewöhnliche Paare, das ist unser Thema und hier ist Andreas und Andreas ist 48. Guten Morgen, Andreas. Schönen guten Morgen. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du da bist. Ich würde mich eigentlich an den Schweizer Kollegen richten, der vorhin angerufen hat. Ja. Ich war 30 Jahre mit meinem Mann zusammen, der 36 Jahre älter war als ich. Auch von die letzten 10 Jahre verpartnert. Mhm. Du sagst, du warst, heißt das, dein Partner ist gestorben? Ja, der ist leider letztes Jahr im Januar verstorben und ich bin jetzt eine, in Anführungsstrichen, fröhliche Witwe, wobei das Adjektiv natürlich nicht stimmt. Ja. Auch ein Altersunterschied von 36 Jahren. 36 Jahre. 17, als ich ihn kennengelernt habe, und er war da 54. 17 und 54, das ist schon sehr krass, finde ich. Weil mit 17 ist man ja mal gerade so der Pubertät entschlüpft. Also um das zu relativieren, ich habe ihn am 14. September hatte ich Geburtstag, da wurde ich 18 und ich habe ihn am 16. September das erste Mal getroffen. Das war unser Kennenlerntag. Also da war ich schon 18. Ja, okay. Er ist 1930 geboren und ich bin 1967 geboren. Ja, wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Das war eigentlich über eine Spaßnummer. Ich habe mit Freunden, damals gab es ja kein Internet, haben wir Anzeigen beantwortet aus so einer Zeitschrift und wollten uns eigentlich nur lustig machen über die Antworten und über die Bilder, die wir bekommen. Mhm. Das ist gemein. War das eine schwule Zeitung? Nö, das war so eine normale Stadtteilzeitung in Bochum und ja. Achso, und dann hat er damals in der Zeit in der Stadtteilzeitung schon geschrieben, dass er einen Typ sucht. Ja. Da gab es dann auch er sucht sie, er sucht er und die ganzen Krabben halt, ja. Und ja, dann haben wir uns immer über die Briefe lustig gemacht und über die Bilder. Und ich fand das Bild einfach so toll von ihm und ja, dann habe ich mich halt gemeldet und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann, wir treffen uns halt, das war halt der 16. September, 2 Tage nach meinem Geburtstag und die Tür ging auf und es war lieber auf den ersten Blick bei mir. War dir denn da schon klar, dass du schwul bist? Ja, das war mir schon vorher klar. Ja, das war schon vorher klar. Ich habe ja auch da natürlich auch nur auf schwule Kontaktanzeigen geantwortet. War ihm denn klar, dass du so jung bist? Ja, natürlich, der wusste das ja. Ich habe ja darauf geantwortet mit meinem Alter und er hatte vorher schon 2 Freunde gehabt. Die waren aber, ich glaube, 19 und 20, als er sie kennengelernt hat. Und ja. Und er wollte dann auch, er wollte einen jüngeren, also wollte er wirklich einen so viel jüngeren Mann haben? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber er hatte jetzt kein Problem damit. Er war so viel älter als du, hatte er eine schwule Vita, eine schwule Biografie oder hatte er Frau, Familie, Kinder, Enkel vielleicht? Er hatte eine Frau, ist ja klar, ne? Er hatte in den 5. Der wusste schon, dass er schwul ist, aber den Paragraph 175 gab es ja nun damals, 1930 geboren. Ne? Muss man kurz erklären, Paragraph 175 war ein übler Paragraph, der letztendlich die Schwulen ins Gefängnis brachte, wenn es rauskam. Und der ist, glaube ich, durch Willy Brandt und damals durch die sozialliberale Koalition ist der endgültig dann gekippt worden. Genau. Und er hatte dann eine Frau und hatte auch mit ihr Sex, logischerweise dann. Und es ist ein Kind daraus entstanden, aber die Frau ist dann an Krebs verstorben. Und danach hat er dann gesagt, Anfang der 70er Jahre, ich will jetzt auch nicht mehr mit Frauen zusammenleben, jetzt kann ich schwul leben. Ja. Und dementsprechend habe ich natürlich auch einen Anführungsstrichen Sohn und 2 nette Enkel. Hast du heute Kontakt mit dem Sohn und den Enkeln? Nee, den habe ich super Kontakt. Super Kontakt? Ja, ich bin die Oma mal für die. Opa ist gestorben und Oma mal ist, also, ja, die kennt ja gar nicht anders. Wie alt sind die Enkel heute? Mein Enkel ist 18 und meine Enkelin ist 13 geworden. Und die sagen Oma mal zu dir? Ja, weil mein Mann kam aus Ostpreußen und da war das, da sagte man nicht Opa, sondern man sagte Opapa und Omama. Und Opapa war ihr Opapa und ich bin halt die Omama. Ja, verstehe. War das denn von Anfang an, wie war das von Anfang an, das Verhältnis dann zu seinem Sohn und dir? Ja, mein Mann hatte ja auch vorher schon jüngere Freunde gehabt, also von daher war er jetzt nicht so geschockt, aber er war schon ein bisschen geschockt, er war 54, dass er vorgestellt hatte, als er mitbekam, dass ich 18 bin, weil mein Sohn ist 7 Jahre, also mein Sohn in Anführungsstrichen ist 7 Jahre älter als ich. Jetzt ist dein das war schon ein bisschen noch unterwegs, war man das immer sehr witzig, weil alle dachten immer, ich wäre mit seinem Sohn zusammen, ich war mit dem Papa zusammen. Gibt's da irgendwelche schwulen Traditionen? Ist der Sohn schwul oder der Enkel vielleicht schwul geworden? Nee, der Sohn kann ja nicht schwul sein, wenn er 2 Natürlich Enkel nicht. Ja gut, gibt's ja alles. Natürlich auch. Ja. Aber nein, überhaupt gar nicht, nein. Andreas, jetzt hast du vor einem Jahr deinen Mann verloren. Nach so vielen Jahren. Du sagst es gerade so, ich bin eine fröhliche Witwe, obwohl das Wort fröhlich nicht so sehr gebrauchst. Wie ist es denn? Hast du die Trauer einigermaßen im Griff? Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt seit über einem Jahr krank, also schon vor, mein Mann ist an Krebs gestorben und ich bin schon vorher krankgeschrieben worden, weil ich natürlich auch dabei sein wollte und ich war dann auch im Krankenhaus. Es war auch die letzten beiden Tage, 56 Stunden durchgehend bei ihm, als er im Krankenhaus gestorben ist, am Ende auch mit seinem Sohn. Und Also ist auch in unseren Armen dann gestorben. Ja, und seitdem bin ich, hatte ich 4 Suizidversuche und... Oh, Andreas, dann mache ich jetzt mal den Vorschlag, weil die Sendung jetzt vorbei ist, dass wir dich nochmal anrufen. Dann ist das jetzt nicht so ein abruptes Ende. Einverstanden? Ich bin noch wach. Okay, dann legst du bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Andreas, alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Macht den Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live und wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.